Brown baby, brown baby, as you grow. I didn't look for Barack Obama to solve the problems of America or the world. Did I want him to do more? Yes. Ich habe von Barack Obama nicht erwartet, die Probleme Amerikas oder der Welt zu lösen. Wollte ich, dass er mehr macht? Ja. There's still things to this day I wish he'd have done. There's still things this day that he disappointed me on. Did he do some great stuff? Yes. Bis heute wünsche ich mir, er hätte einiges nicht getan. Bis heute gibt es Bereiche, wo er mich enttäuscht hat. Hat er Großartiges geleistet? Ja. I have no patience for people that just don't trouble the waters. Ich habe kein Verständnis für Menschen, die nichts bewegen wollen, die mitmachen, um nicht anzuecken. Nein. Southside Matters. Ein weißer Priester zwischen Ganggewalt und Waffenlobby. Ein Feature von Christian Lerch. Before we begin the service, I want to ask everybody, please make sure that your cell phones are turned off. And we're going to ask that there be no pictures taken, no pictures taken during the service, the family has requested. Pashan. Like so many of our children. Wie so viele unserer Kinder ist Tyshawn Opfer einer Gesellschaft, die ihr Bewusstsein verloren hat. Of a society that has lost its conscience. Wir haben unser Bewusstsein verloren, Chicago. We've lost our conscience, Chicago. Wieder ein Trauergottesdienst für ein Kind. Michael Fletcher, Priester der Saint Sabina Gemeinde, beklagt den Verlust von Sicherheit und Zukunft in Chicago Southside, spricht darüber, dass Kinder ein Recht darauf haben, in Frieden aufzuwachsen, im Park zu spielen oder einfach nur vor ihrer Haustür zu sitzen. Tyshawn was not a child in the wrong place at the wrong time. Tyshawn was on his way to play basketball at the park down the street from his grandmother's house. Zwei orangene Basketbälle liegen vor Father Mike neben dem offenen Sarg. Dazwischen ein Foto von Tyshawn Lee, in Schuluniform, 9 Jahre alt. Wie immer verbrachte Tyshawn den Nachmittag bei seiner Großmutter, da seine Mutter arbeiten musste. Tyshawn befand sich nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wollte im Park Basketball spielen. A short time ago my office proffered the following facts about this case. Brianna Jenkins and Tyshawn Lee's deaths. Der Tod von Brianna Jenkins und Tyshawn Lee ist das Resultat eines Krieges zwischen der Black Peacestone Gang und der Killer Ward-Fraktion der Gangster Disciples. Wir haben einen Hauptangeklagten, Dwight Boone Doty. Doty and the same two co-defendants were seeking further gang retaliation when they. Doty und seine Mitangeklagten waren an diesem Nachmittag auf der Suche nach Mitgliedern der Black Peacestones, als sie im Dawes Park an der Ecke 80. und Damon Street den 9-jährigen Tyshawn Lee sehen, der auf dem Spielplatz schaukelt. Den Basketball zu seinen Füßen sitzt er auf einer Schaukel. This morning we meet at the uncomfortable intersection. An diesem Morgen finden wir uns an der Schnittstelle zwischen Schmerz und Wut wieder. There are some that like to stand up and es wird manche that geben, die sagen, this is an act of God. Das ist ein Akt Gottes. Why ain't one of them? Ich bin nicht einer von ihnen. This is not an act of God. Das ist kein Akt Gottes. This is the face and the reality. Das ist die Realität. Of evil. Das Gesicht this des Bösen. This is evil right in our face. Das Böse zeigt sich ohne Maske im Mord an dem Nachbarsjungen Tyshawn Lee. Die Gemeinde der Saint Sabina Kirche ist erneut konfrontiert mit dem Verlust eines ihrer Kinder. Tyshawn, Amari, Antonio, Allied Chastity, Chavez und die anderen jungen Menschen in den vergangenen Monaten und Jahren. Alles Nachbarskinder, die der katholische Priester Father Mike beerdigen musste. Anstatt Worte des Trostes für die Angehörigen und Freunde findet er laute Empörung über Chicagos Gewissenlosigkeit. Our children have a right to walk our streets. Our children have a right to play in the park. Our children have a right to sit on their porch. Our children have a right to expect to be safe wherever they are in the city of Chicago. Our children deserve that. Dodie then picked up Tyshawn's basketball. He then asked the child if he wanted to go to the store. When Tyshawn said he didn't have any money, Dodie hebt den Basketball auf und fragt Tyshawn, ob er mit ihm zum Laden gehen möchte. Tyshawn and Dodie were then seen walking off together. Tyshawn antwortet, er habe kein Geld. Dodie verspricht, er kaufe ihm, was er möchte. Once they reach the middle, die beiden verlassen den Park gemeinsam und biegen in eine kleine Nebenstraße ein. Dort zieht Dodie eine Waffe und schießt aus nächster Nähe mehrmals auf Tyshawn. Der Angeklagte hat das Kind dabei angesehen. There's a war going on outside we ain't safe from. I feel the pain in my city wherever I go. 314 soldiers died in Iraq. 509 died in Chicago. Nach dem Trauergottesdienst steht Father Mike vor der grauen neugotischen Kirchenfassade in der 78. Straße. Um ihn herum schart sich eine Gruppe Gemeindemitglieder. Let's stop pretending like we got this. We don't have it. People are dying. Lasst uns nicht so tun, als ob wir das verstehen. Wir verstehen es nicht. Menschen sterben hier. Der weiße Priester ruft um Hilfe, wie ein Missionar in einem Katastrophengebiet. Er hisst die Stars and Stripes, die Flagge der USA, verkehrt herum an den Mast, ein Notsignal. Waffengewalt ist eine tödliche, ansteckende Krankheit. Wie Ebola oder Cholera breitet sich der gewaltsame Tod in Chicagos Süden und Westen in den Sommermonaten aus, wenn die Schulen zu sind, Betriebe geschlossen haben und die feuchte Hitze des mittleren Westens die Menschen auf die Straßen treibt. August has been the deadliest month in 20 years. Just yesterday we heard that. Dieser August war der tödlichste Monat in über 20 Jahren. Erst gestern konnten wir lesen, dass Chicago dieses Jahr mehr Tote zu beklagen hat als New York und Los Angeles gemeinsam. When do we say enough? Heute rufen wir nach Hilfe, schreiben SOS auf die Straße, wie die Menschen in New Orleans und Baton Rouge nach Hurricane Katrina. Help us turn the flag upside down. Distress. Südlich der 35. Straße ist das Viertel erfüllt vom Lärm der Schusswechsel. Über 3.500 waren es im Jahr 2016. In Chicago, der dritten Küste der USA, an den Westufern des Michigan Lakes, steigt die Zahl der Erschossenen seit 2 Jahren deutlich an. In den ersten 9 Monaten 2017 sind es bereits 520 Tote und 2.800 Schussverletzungen. That's not right there, that's not right there. Folks. Yeah, MKK, business. What's up, nigga? No good, Phil, nigga. So I am absolutely against, you know, God, tell them to stop shooting each other. Ich bin absolut dagegen, ihnen zu sagen, hört auf, aufeinander zu schießen. No, give them an option. You know, give them an opportunity to do something else. Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze. Medizinische Versorgung für die afroamerikanische Jugend. Längst könnte der 68-jährige Pfarrer mit dem grau gescheitelten Haar in Rente gehen. Doch beharrlich wiederholt Father Mike seine politischen Forderungen. Es genüge nicht, ihnen, den jungen Menschen, die Waffen wegzunehmen. Das allein werde die Gewalt nicht stoppen. Man müsse ihnen eine Chance geben, ohne Waffen zu überleben. So it's not about just telling them, don't shoot and put down the gun. It's about offering them alternatives. It's about offering them other ways to survive. Helping them with the job. Helping them get back in school. Helping them fulfill their dreams. Freitagnacht zieht sich der Priester für 2 Stunden in sein Kellerbüro zurück. Akribisch tippt er dann die Sonntagspredigt in den Computer. Im Lichtkegel der kleinen Tischlampe ist hinter ihm eine Fotografie zu sehen. Darauf umarmt Barack Obama den Priester freundschaftlich. He is. Now, does that mean that we agree in everything? Oh no, I fought him very hard when he was president, because he was president. Er ist ein Freund, das ist wahr. Das heißt nicht, dass wir uns in allem einig sind. Nein, ich bin Obama als Präsident sehr hart angegangen, weil er der Präsident war. The amount of drones he sent out, that people's lives were taken. Die Anzahl an Drohnen, die zu verantworten hat. The lack of dealing with race issues in this country. Yeah. Seine Weigerung, sich mit Rassismus im eigenen Land auseinanderzusetzen. Mitte der 1980er Jahre lernt Michael Fletcher Barry Obama, einen Absolventen der Columbia-Universität, kennen. Beide, Obama der junge, weitgereiste und an Eliteschulen ausgebildete Jurist, wie auch der weiße Priester, waren fremd in der Southside. Obama hatte gerade einen Job in einer lokalen Nachbarschaftsorganisation in der Southside übernommen, für die er Verbündete suchte, um die Wohn-, Wasser- und Gesundheitsversorgung der verarmten Gegend zu verbessern. Er fand in Michael Fletcher einen gleichgesinnten Mitstreiter. I lived in the African American community since 1968. Ich lebe und arbeite in dieser afroamerikanischen Gemeinde seit 1968. But I also know that I'm always a guest. Dennoch werde ich hier immer nur Gast sein. Don't ever presume that you know an African American better than they do. Man darf niemals glauben, dass man die afroamerikanische Gemeinschaft besser kennt als sie sich selbst. I'm still white. Seit über 40 Jahren arbeitet Michael Fletcher, Sohn irisch-deutscher Eltern, in der Kirchengemeinde von St. Sabina, in Oben Gresham, im tiefen Süden der Southside. We have a sign that's on our window all the time, so you can turn a gun in here anytime, no questions asked. Wir haben hier einen Aushang. Du kannst eine Waffe abgeben, anonym, ohne dass dich jemand etwas fragt. And I get 4 to 5 to 6 guns a month. People just turn them in. Auf diese Weise bekomme ich 5 bis 6 Waffen im Monat. Es sind unregistrierte Waffen, die der Priester einsammelt. Der Handel damit blüht. Hier in Chicagos 6. Polizeibezirk ist es leichter, eine Waffe zu bekommen, als einen Computer oder Arzttermin. Father Mike lässt die gesammelten Waffen in einer Schmiede einschmelzen. Tyshawn was an active child. He loved playing basketball and games on his Xbox and looked forward to outings at Hollywood Park. Should I feel discouraged? And why should the shadows come? Sisters and brothers, yes, we've got to arrest the killer of Tyshawn. But we've also got to have the courage to arrest a society that has produced a killer like this one. Die Trauerfeier für Tyshawn Lee wird zu einer politischen Anklage. Die Wut des Priesters ist eine Mischung aus Frustration und Verzweiflung. Wie oft hat er diese Trauerrede bereits halten müssen? Natürlich muss Tyshawns Mörder verhaftet werden. Aber wer nimmt diese Gesellschaft in die Pflicht, die Menschen hervorbringt, die 9-jährige Kinder ermorden? Say, for instance, you walk around with a gun. And I know you walk around with a gun. Wenn ich annehme, dass du mit einer Waffe rumläufst, Mann, warum zur Hölle sollte ich meine dann nicht benutzen? I'm thinking, I gotta be ready to see you. And I know you gonna use your gun. Wenn ich dich sehe, dann nehme ich an, dass du eine Waffe bei dir trägst. If I do see you, and I got a gun, just thinking you got a gun. Wenn du falsch aussiehst oder das Falsche denkst, Mann, dann erschieße ich dich und ich fühle mich im Recht dabei. And just off me knowing that you were the person known for having a gun, and I shoot you. In 9 von 10 Fällen kann niemand sagen, ob du nicht doch eine Waffe dabei hattest. Verstehst du, was ich meine? Who's to say you didn't have your gun that day? You know what I'm saying? Alonzo Lee ist Tyshawns Onkel. Familie und Freunde nennen ihn nur AG. My name is Alonzo Lee. You know what I'm saying? But you know, people around they call me AG. You know what I'm saying? Or Zoe. Seine schulterlangen Raster sind gepflegt zu einem lockeren Zopf gebunden. Der junge Mann sitzt auf den Stufen vor dem mit weißem und rotem Holz verkleideten Häuschen seiner Mutter. Dünne Kettchen um seinen Hals und am Armgelenk. Alonzo verkauft Gras für die Black Pea Stones. Der 27-Jährige sichert und organisiert für die Gang das Straßengeschäft in der Nachbarschaft. What was I say, like 14, 15 at the time? I'm 27 now, so what's that about? How many years I've been doing this? About 13 years. So, you know, it ain't gonna stop for me. You know, I like doing this. And, you know, if this is what God set me here to do, then this is what I'm gonna do. Bereits als Teenager schließt er sich den Black Peace Stones an. In der Schule hofft er dadurch, vor gewaltbereiten Mitschülern beschützt zu werden. Die Schulausbildung schmeißt er wenige Monate später hin. Seit 13 Jahren ist die Gang sein Leben. Like I said, all my friends, you know what I'm saying, they dead, you know what I'm saying? Like, I got RIP tattoos all down my right side of my arm, you know what I'm saying? All my guys that's dead, you know what I'm saying? Like, not all of them, but, you know, some of them, they in the penitentiary doing a lot of, you know, deep time, you know what I'm saying? Einige der tätowierten Namen auf AGs rechtem Arm sind mit kleinen Kreuzen und dem Kürzel RIP, Rest in Peace, versehen. Hinunter bis zum Handgelenk reicht die Liste. Nicht alle Familienmitglieder und Freunde des 27-Jährigen finden Platz auf seinem Arm. Einige sind noch am Leben, sitzen mit langjährigen Haftstrafen im Gefängnis. In the city, you know what I'm saying, growing up, you know what I'm saying, somebody get hurt, you know what I'm saying, you know, it kind of mess with your head, you know what I'm saying, you got four of y'all hanging out, and then just all of a sudden, you know, 5-6 years down the line, three of them dead. Es macht dich verrückt, in dieser Stadt aufzuwachsen, wenn deine Leute getötet werden. Innerhalb von 5 bis 6 Jahren wurden 3 umgebracht. Da fragst du dich, was für ein Leben du führst. You know what I'm saying? It makes you want to hurt people. Anybody get the, like I said, get the plan with you about death or... Oder aber es bringt dich dazu, andere verletzen zu wollen, vor allem, wenn du jung bist. Fighting, altercations, you know what I'm saying? It kind of just make you bug up. Dann willst du Pläne schmieden, um andere zu töten, zu kämpfen oder zurückzuschlagen. Es verändert deine Persönlichkeit. You know, it kind of makes you just turn into a different person. You are touching the future when you're raising a child. Wenn man ein Kind aufzieht, hält man die Zukunft in Händen. Vor 20 Jahren ist der katholische Priester Vater geworden. Er hatte sich entschieden, den 16-jährigen Jarvis, ein Gangmitglied ohne Eltern, bei sich aufzunehmen und für dessen Aufwachsen und seine Bildung verantwortlich zu sein. Vater sein, nicht nur sonntags in der Kirche von St. Sabina, sondern 24 Stunden. 7 Tage die Woche für ein Kind Sorge zu tragen, um Ängste und Wünsche der Eltern der Southside teilen zu können. For me, it was not just the importance of raising a child, but then it was also, there was an accountability. That child's with you 24/7. Mir ging es nicht nur darum, ein Kind großzuziehen, sondern auch um Verantwortlichkeit. Er würde mich jeden Tag in der Woche daran erinnern, was ich am Sonntag in der Kirche gesagt habe. They hear you what you're saying on Sunday and they see how you live every day and it keeps you accountable. And it keeps you wondering not just about that child. Als Vater ist man zur Rechenschaft verpflichtet. Und es bringt dich dazu, darüber nachzudenken, wie wir eine Atmosphäre schaffen, in der Kinder ihr Potenzial ausschöpfen können. How are we creating an atmosphere where they can grow up to their destiny? In 1998, my son was killed just 2 blocks from here, and it made it very personal to me. There is no greater face of evil than a child in a casket from being killed. 1998 wurde Jarvis erschossen, keine 2 Blocks von hier entfernt. Das hat meinen Kampf sehr persönlich gemacht. Für mich gibt es nichts Grausameres, als ein ermordetes Kind in einem Sarg zu sehen. Vater Mike steht an jenem Samstagnachmittag im Seitenarm des 100 Jahre alten Kirchenschiffs und schließt für ein Ehepaar den Bund fürs Leben. Plötzlich hört er Stimmen von außen, Rufe nach dem Priester, dem Vater. Wenige Minuten zuvor verlässt Jarvis gerade einen Laden, als ein Mann mit dem Fahrrad vorbeifährt und wahllos auf die Menschen vor dem Geschäft schießt. Der Schütze, es war offenbar ein Vergeltungsschlag einer Gang, entkommt. Jarvis wurde in die Brust getroffen. Das war kurz vor seinem 18. Geburtstag. Saturday afternoon, I just finished doing a wedding at church, and some kids ran into the church to me saying, hey, Jarvis had just been shot. 2 blocks from here, I ran down there. He was still laying on the street, bleeding from the neck. I'm holding the blood in, waiting for the ambulance to come. Jarvis lag auf der Straße. Er blutete aus dem Hals, als ich ankam. Ich hielt ihn in meinen Armen, bis die Ambulanz eintraf. Das war am Samstag. That was a Saturday afternoon. He died Monday morning. I share a train card with a white man and a woman personifying burden. she unconsciously assimilates into the background. I wouldn't notice her at all if she weren't black or crying, or if the sound of her tears weren't so recognizable to my subdued black body, which has experienced the same pain. Like, when I go to the north side, there aren't, like, abandoned apartments or abandoned houses, but there's some abandoned houses and apartments. Wenn ich in der north side bin, sehe ich keine verlassenen Häuser oder Wohnungen. Bei mir in der Nachbarschaft schon. Es gibt eine Schule. Michelle Obama war Schülerin dort. Viele Kirchen, aber keine Lebensmittelgeschäfte. Für Lebensmittel müssen wir mit dem Auto oder einige Meilen mit dem Bus fahren. Das ist doch lächerlich. Es gibt Eckläden, aber keine Lebensmittelgeschäfte. Sie verkaufen Zigaretten, Kartoffelchips, Junkfood. Aber keine Bananen. Nothing good. I can't get any bananas. It's not good. Ivas Nachbarschaft ist die 69. Straße. Hier sind gleich mehrere Häuserfassaden mit einem roten X markiert. Leerstandmarkierungen für zerfallene Häuser, die zwangsverpfändet oder verkauft wurden. Dazwischen zu breite Straßen für die wenigen Autos und Busse. Die Straßen der Southside sind voller Schlaglöcher. Unbenutzbar für den Durchgangsverkehr. Wuchtige zehnstöckige Backsteingebäude. Wohnungen, in den 1960ern und 1970er Jahren erbaut, als noch in sozialen Wohnbau investiert wurde. In einem dieser Türme lebt die 17-jährige Schülerin mit ihrer Mutter. Eva Lewis ist eine der kämpferischen Stimmen der afroamerikanischen Jugend in der Southside. Oppression isn't always like what people think, like police shooting someone. Like oppression is something like that where you can't get your job or you get pulled over for no reason or like in this city education is really messed up. So the school by my house is poorly performing. Unterdrückung bedeutet nicht allein, dass Polizisten auf uns schießen, sondern auch, wenn du als Schwarzer keinen Job bekommst, ohne Grund durchsucht wirst oder die prekäre Bildungssituation in der Stadt. In meinem Viertel gibt es keine guten Schulen. But I go to like one of the best schools in the state and I have to go an hour, like I travel an hour to get to. Ich besuche eine der besten Mittelschulen in Illinois, muss dafür aber eine Stunde in den Norden fahren. Oder auch, dass es hier keine frischen Lebensmittel gibt. Mangelernährung ist Unterdrückung. Uns kommt das alles normal vor. Aber in Wirklichkeit ist das eine systematische Verletzung von Menschenrechten. Mit ihrem schwarz gelockten Haar, das sie ab der Hälfte weiß färbt, fällt Eva auf. Eva ist es unangenehm, die Quotenschwarze ihrer Highschool, der Walter Payton College Prep, zu sein. Gleichzeitig ist die Mittelschule der einzige Fluchtweg aus ihrer Nachbarschaft. What I don't tolerate is people saying, like people viewing me like the token black person. But what I will say is that I am what happens when we have access. I'm not going to say when we take advantage, but I say when we have the access to it. I am an example of what happens when we get resources. Period. Bereits im Alter von 4 Jahren ließ ihre Mutter die Begabung und Intelligenz des Mädchens testen. Die St. Sabine Kirche war der einzige Ort, wo sie nach dem Kindergarten den Nachmittag verbringen konnte. Dort lernte Eva täglich für den Aufnahmetest. Immer in dem Wissen, um was es geht. Zugang zu erhalten zu einem der wenigen staatlich geförderten Schulplätze im Norden Chicagos. The government is lying and they want to keep us dying. And damn, you think, what is even the point of trying? See, we are shot when we are defiant and we are shot when we are compliant. People are always like, we can't talk about police brutality if we don't answer black on black crime first. It's backwards. Viele sagen, wir sollten uns um die Gewalt unter Schwarzen kümmern, bevor wir rassistische Übergriffe der Polizei kritisieren. Aber es ist genau umgekehrt. Wir müssen das System verändern, das die Gewalt erzeugt. Schwarze töten einander nicht einfach aus Spaß. Sie tun es aus der Not heraus. Black Lives Matter. Schwarze Leben zählen. Der Hashtag, von dem sich Eva Lewis und tausende anderer junger Afroamerikaner angesprochen fühlen. Der Hashtag steht für eine dezentrale Bürgerrechtsbewegung. Online und auf den Straßen von Ferguson, St. Louis, Baltimore oder Chicago. Getragen von Jugendlichen und Studierenden. Eine Bewegung, die erinnern will, dass seit dem Ende der Sklaverei Afroamerikaner in den USA systematisch diskriminiert werden. Black Lives Matter demonstriert gegen Polizeigewalt, tritt gegen Monumente der Südstaaten auf und schaltet sich in den politischen Diskurs ein. It started as a hashtag on Twitter, because black people have been getting killed here, like ever since we've arrived. Like, begonnen hat es als Hashtag auf Twitter. Seit unserer Ankunft als Sklaven werden Schwarze in diesem Land getötet. Der Kampfruf Black Lives Matter wurde online dermaßen populär, dass um ihn herum eine Organisation aufgebaut wurde, die sich für die Rechte von Schwarzen einsetzt und dafür Mittel bereitstellt. In den Städten gibt es unterschiedliche Gruppen, die sich vereint als eine Protestbewegung dafür einsetzt, dass alle schwarzen Leben zählen. Gleich ob queer, transsexuell, weibliche oder männliche Leben. Wenn du schwarz bist, zählt deine Existenz. Allein der Fakt, dass wir daran erinnern müssen, belegt, wie notwendig unsere Bewegung ist. All bodies of water are created by women. A time capsule of traumas, the most common being childbirth, sometimes miscarriage. Babies snatched from the arms of black women, sold for one-fifth a black man, used as alligator bait, watching the lynchings of fathers, brothers, sons, leftover dark energy from the projects, spilled blood of unarmed babies, mistrust matched with loyalty, forced marriage for fixed income, a broken heart from death or a nigger, all of which, or one of which, or none of which the woman made herself a burden because of. The woman was burdened for being woman, for being black. Hello? Hello? Can you get signal in here? I hope this is about a job. Yeah. Oh, my friend is about a job for you too. I need a job, girl. Hey, how you doing? You're here for me, right? You want to go straight in the back office there? I'll be right there. The racism in Christianity. It's a reality, and in the Catholic Church. Black Catholics have always been an appetizer on the menu of the church. We ought to be an entree. Rassismus ist im Christentum und der katholischen Kirche eine Realität. Schwarze Katholiken waren immer bloß eine Vorspeise. Wir sollten aber der Hauptgang der Kirche sein. Wie keine andere Großstadt des Landes ist Chicago geprägt von christlichen Konfessionen. Süddeutsche Einwanderer bauten in Chicago ihre Viertel und die dazugehörigen Kirchen. Nur wenige Kilometer entfernt haben Italiener und tiefgläubige Polen ihre Gotteshäuser. St. Sabina, Father Mike's Kirche, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Iren gegründet. Nachdem in den 1950er und 1960er Jahren Afroamerikaner aus dem Süden auf der Suche nach Jobs in der Industrie nach Chicago zogen, veränderte sich das Viertel und die Hautfarbe der Gläubigen. But then when you say, well, okay, now let's celebrate African or African-American culture, what are you talking about? How can you do this? Nur wenn es um die Darstellung von afrikanischer oder afroamerikanischer Kultur geht, wird es für die Katholiken zu einem Problem. It was all right when you were singing, you know, Tulalulalura in the Irish Catholic community. Iren dürfen ihren Tulalulalura in der Kirche singen, aber sobald ich afrikanische oder afroamerikanische Kunstwerke in meiner Kirche aufstelle, gibt es Streit. But when you're putting up artwork for the African American, it was an issue. Well, get over it. 1989 lässt Father Mike ein Wandbild anfertigen. Einen 3 Meter hohen schwarzen Jesus mit weit ausgestreckten, einladenden Armen. There were so many people upset when we put that up. And yet if you look at the scriptures, particularly the book of Revelation, that's closer to what's described. Nobody that I know has a photograph of Jesus. Polaroid was not around at that time, but the descriptions we have from the scriptures look more like the picture we have up in the church. Niemand weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Fotos gab es noch nicht, also müssen wir uns auf die Beschreibungen seiner Jünger verlassen. Die Öffentlichkeit war schockiert über den schwarzen Heiland an der Wand. Als heiligen Terror von St. Sabina, als unnötige political correctness bezeichneten rechte und konservative Zeitungen den schwarzen Jesus in der kleinen Gemeinde im Süden der Stadt. Von da an galt Father Mike als Abtrünniger, als radikaler Einzelgänger. Die meisten Mitglieder der irischstämmigen Gemeinde verließen die Saints aber eine Kirche und suchten ihren Glauben unter einem weißen Jesus. Look where he was from and where he was born and look at a child that could be hidden in Egypt. Well, he probably looked more like Middle Easterner than he did Irish or German or Italian. Woher kam Jesus? Wo wurde er geboren? Wie musste ein Kind aussehen, das versteckt in Ägypten lebte? In America, Jesus always is white with blonde hair and blue eyes. That's part of the racist traditions of our country. Nun, er hat sicherlich nicht irisch, deutsch oder italienisch ausgesehen, sondern eher wie jemand aus dem Nahen Osten. In den USA ist Jesus immer blond und blauäugig. Das ist Teil der rassistischen Tradition unseres Landes. All I did was say, here's another possible description of Jesus. In meiner Kirche wollte ich darauf hinweisen, dass es auch einen anderen Jesus gibt, damit die Gläubigen, vor allem die Kinder, erkennen, dass er aussieht wie sie selbst. So that children can look up and see somebody who looks like themselves. You know, I'm the only priest in the Archdiocese of Chicago that's been suspended twice. Zweimal wurde Father Mike für einige Monate von der Kirche beurlaubt. Das erste Mal, als er seinen schwarzen Pflegesohn Chavez aufnahm. When I adopted, why are you adopting an N? That bothered me. Du adoptierst einen N? Fragten sie mich. Warum einen N? Das hat mich getroffen. Auch als Familienmitglieder, Verwandte und Freunde mich deshalb beschimpften. When my family members, when I had relatives that turned against me and called me an N-lover and called me a Wigger and all the rest. Es darf dir nichts ausmachen, wenn Menschen dich hassen. Wenn dich das stört, kannst du nicht für das eintreten, was du glaubst. You have to be okay with people hating you. And if you're not okay, then you're not going to be willing to stand up for what you believe. Das zweite Mal wurde Father Mike während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2008 von der Kirche beurlaubt. I was banned when Barack Obama was running the first time for president because of something I said about Hillary Clinton. Der katholische Priester setzte sich in seiner Kirche und bei Wahlkampfveranstaltungen für seinen Freund, den jungen afroamerikanischen Außenseiter ein, der gegen die langjährige Senatorin Hillary Clinton im demokratischen Vorwahlkampf antrat. So when during the election I was working hard for Barack Obama to be elected president because I thought he was the best candidate. Michael Fletcher hoffte, dass Obama als erster afroamerikanischer Präsident nicht nur symbolisch, sondern politisch den Rassismus in den USA bekämpfen würde. Well, don't hold me responsible for what my ancestors did. But you have enjoyed the benefits of what your ancestors did. Bei einem konfessionsübergreifenden Gottesdienst mit afroamerikanischen Baptistenpastoren beschimpfte Father Mike von der Kanzel aus die Kandidatin Hillary Clinton und beschuldigte sie, ihre Vorrangstellung als Weiße auszunutzen, ein Anrecht auf die Kandidatur der Demokratischen Partei zu fordern. Do I regret what I said? No, I do not regret what I said. I regret how I said it, that the message was secondary to the YouTube world. Bereue ich, was ich gesagt habe? Nein, aber ich bereue, wie ich es gesagt habe. Der Inhalt ist in Online-Medien zweitrangig. Dort war nur das Wie von Interesse. I think she went into this campaign believing she was Hillary Clinton, she was Bill Clinton's wife, she was white and she was entitled. Ich glaube, dass Hillary in den Wahlkampf zog mit der Überzeugung, Bill Clintons Ehefrau zu sein, weiß und privilegiert. Then all of a sudden she said, "Damn, where did this black man come from that's stealing my show?" Und dann, wie aus dem Nichts, tritt da dieser schwarze Mann gegen sie an und stiehlt ihr die Show. Ich glaube immer noch, dass es so war. I believe that. I still believe it. Schlimmer als die mehrwöchige Suspendierung war, dass Michael Fletchers politische Freundschaft zu Barack Obama zerbrach. Aus dem Kandidaten wurde der Präsident, zu dem der Priester und Freund lange Zeit keinen Zugang haben sollte. I was banned from the White House until the last maybe 6-7 months before he left office. Bis ein halbes Jahr vor Ende seiner Präsidentschaft war ich vom Weißen Haus verbannt. Because of my politics and my radicalism, that it could hurt his presidency. Meine politischen Ansichten und die Radikalität, mit der ich sie vertrete, hätten seinem Amt geschadet. That's fine. I don't care. I'm not trying to. I've been to the White House before. I'm not impressed. Aber mir hat das nichts ausgemacht. Who will survive America? Few Americans. Very few Negroes and no crackers at all. Who will survive America? Few Americans. Very few Negroes. And no crackers. I'm just tired. Tired of the NRA. Ich bin die NRA so leid, wie sie sich prostituiert und die Politiker dieses Landes mit Geld besticht. Ich bin die Waffenhersteller leid, die Geld am Blut verdienen, das unsere Straßen hinabfließt, während unsere Kinder auf Friedhöfen begraben werden. Sie leben in Sicherheit in abgeriegelten Vierteln, wo es keine Waffenläden wie Chucks gibt. Father Mike versperrt den Zutritt von Chucks Gunshop an einer Autobahnausfahrt in Riverdale, unmittelbar über Chicagos Stadtgrenze. Einige Meilen entfernt der St. Sabina Kirche. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe Gemeindemitglieder fordert er die Schließung des Geschäfts. In Chucks breiter Auslage liegen glänzend polierte Pistolen, halb- und vollautomatische Gewehre, Munitionsaufsätze mit bis zu 1000 Schuss, wie sie sonst nur im Militär Verwendung finden. Was man in Illinois benötigt, um eine Waffe zu kaufen, ist eine sogenannte FOID Card, ein Berechtigungsausweis, den man online beantragen kann. Right now, I could go to a gun show or to some gun shops, buy 200 guns right now, with ammunition, and then come back and sell them on the streets of Chicago. In einem Waffenladen oder bei einer Messe könnte ich damit ohne Probleme 200 Waffen mit Munition kaufen, die ich dann hier auf den Straßen Chicagos weiterverkaufe und so meinen Profit verdopple. If that gun comes up in a crime, and the police come to me and say, hey, we found it, we saw that you bought this gun at such and such gun show. Wird eine der Waffen bei einer Straftat benutzt und die Polizei fragt bei mir nach, muss ich nur noch einen Wisch unterschreiben, dass mir die Waffen gestohlen wurden oder dass ich sie verloren habe? Schon trage ich keinerlei Verantwortung dafür. Seit Jahren fordert Father Mike, dass jede einzelne Waffe durch einen eingetragenen Eigentümer registriert wird, um die Flut an illegalen Waffen in den Straßen der Southside einzudämmen. Die Waffenhersteller und die NRA, ihre Lobbyvereinigung, sind strikt gegen jegliches Registrierungssystem, da sie Umsatzeinbußen befürchten. Last night in Chicago. In Chicago wurden in der vergangenen Nacht 3 Menschen getötet und weitere 10 angeschossen. Die NRA bezeichnet mich als Waffengegner, als jemand, der Waffen verbieten möchte. Ich bin kein Waffengegner, aber ich liebe das Leben. Ich liebe das Leben mehr als das Leid, das die Waffenindustrie anrichtet. Ich liebe das Leben mehr als den Tod, den sie verkaufen. Nach 15 Minuten wird der nicht angemeldete Boykottprotest von der Polizei aufgelöst. Father Mikes Ziel ist erreicht. In den abendlichen Lokalnachrichten wird über die Demonstration vor dem Waffengeschäft berichtet. My biggest hate comes from the white community, from racist groups and from the NRA. That's where my basic hate comes from. Offener Hass und ernsthafte Bedrohungen gegen Father Mikes Leben kommen von Menschen, die ihn über Medien und Protestaktionen kennen. Neben der NRA zieht er die Wut von Rassisten und der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung auf sich. Fear should either paralyze you or motivate you. Entweder paralysiert dich die Angst oder sie motiviert dich. So I don't think about. Ich denke nicht ständig daran, dass mir jemand etwas antun könnte. Is it a reality? Ist die Bedrohung real? Ja, davon lasse ich mich aber nicht zurückhalten, kontrollieren oder bremsen. No. 2 angespannte Männer mit Funkverbindungen im Ohr umrahmen den Alltag von Father Mike. Sie betreten jeden Raum, bevor er es tut, halten ihm die Tür auf, stehen neben ihm vor dem Altar, begleiten ihn bei Demonstrationen oder wenn er in der Nachbarschaft unterwegs ist, um mit Gangmitgliedern zu diskutieren. Because I had, you know, death threats and bomb threats. For about 10 years, there was a Chicago police officer assigned to me because of all the threats the police were getting. They did it, not me. Über 10 Jahre lang war Chicagos Polizei für den Personenschutz des Priesters verantwortlich. wegen Todes- und Bombendrohungen gegen ihn und seine Kirche. Vater Mike überzeugte die Behörden, die Beamten abzuziehen. Sicherer ist es, sich auf Leute zu verlassen, die keine Waffen tragen. Nobody's armed, nobody has a gun, none of that stuff. If gun becomes part of our wardrobe, that becomes now our first sign of offense. Wenn die Waffe Bestandteil unserer Garderobe wird, ist das der erste Schritt zum Angriff. I don't have a gun, I gotta use my mouth, my mind, at worst my fist. Hat man keine Waffe, kann man sich mit Sprache wehren, mit Denken und zur Not mit der Faust. I do have a firearm on me. Don't reach for it, then. Don't pull it out! Don't move! Fuck! Fuck! Fuck! You got some police officers that be brutal. You know what I'm saying? And some, to me, honestly, they just another gang themselves. Viele Polizisten sind brutal. Yeah, that's how I look at them. Für mich sind sie einfach Mitglieder einer anderen Gang, so sehe ich das. I know I ain't calling them for no help. Wenn ich Hilfe brauche, dann rufe ich bestimmt nicht die Polizei. 2 Jahre saß AG mit Anfang 20 im Gefängnis, wegen Waffenbesitz und Handel mit illegalen Drogen. Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden 2 Polizisten ein 1/2 Kilogramm Gras und seine automatische Pistole. Warum sie ihn damals überhaupt aufhielten, wurde ihm nicht mitgeteilt. Es ist zwar ungesetzlich, eine Person ohne Verdachtshinweis allein der Hautfarbe und des Alters wegen aufzuhalten und zu durchsuchen, aber in der Southside ist es Polizeialltag. I mean, don't get me wrong, you got some good cops. You got some good cops that care about, you know what I'm saying, care about the hood. Versteh mich nicht falsch. Es gibt Cops, denen das Viertel am Herzen liegt. Aber es gibt auch dreckige Cops. You also got some that's just dirty. You know what I'm saying? But, you know, these police officers that's over here in this neighborhood. Die Polizisten hier in meiner Nachbarschaft, eigentlich überall in der Southside, die wollen vor allem eines: dich drankriegen. Die fragen gar nicht erst nach deinem Führerschein oder nach deiner Autoversicherung, sondern einfach: just here, you get out your car, where the gun's at? Raus aus dem Wagen, wo ist deine Waffe? Come on, man, that ain't fair. AGs Vater sitzt im Gefängnis. In den Familienporträts der Southside gibt es keine Väter. Ohne Vater gehst du eher nachsehen, was auf deiner Straße so geht oder an der nächsten Ecke. Du versuchst dir ein paar Hunderter zu besorgen, um dir neue Schuhe zu kaufen oder dein Mädchen auszuführen. Du bist frei, die Welt steht dir offen, die Straße nimmt dich auf. We want the same thing on the north side and the south side in Chicago. We can't have the tale of two cities. Black people, brown people and poor people deserve equal opportunity and ein heißer Sommerabend. Father Mike führt jeden Freitag Friedensproteste durch Auburn Gresham an. Woche für Woche marschieren die Peacemaker durch die Nachbarschaft. Afroamerikanische Gläubige in weißen T-Shirts folgen dem politischen Geistlichen, um schrill und laut Aufmerksamkeit zu erregen, an die Toten der vergangenen Tage zu erinnern. Wegen der Waffengewalt gehe ich nicht mehr aus. Und wenn überhaupt, verlasse ich die Southside. Ich mache nichts, denn ich muss nachts früh zu Hause sein, was ärgerlich ist. Ich muss wochentags um 8 und am Wochenende spätestens um 10 Uhr zu Hause sein. Aber ich gehe in der Southside nicht aus. Ich verstehe es, dass meine Mom Angst um mich hat. Alle haben Angst hier. Die Schülerin Eva Lewis und einige befreundete Aktivisten unterstützen die Friedensmärsche des Priesters. Neben dem politischen Anliegen bieten die Proteste der 17-Jährigen die Möglichkeit, auch nach Einbruch der Dunkelheit auf den Straßen ihres Viertels zu sein. Die geteilte Stadt Chicago fordert 2 Leben von Eva. Tagsüber hält sie sich im Norden auf, bewegt sich frei in der Schule, ist bei Freunden oder downtown in Museen. Nur die Nächte verbringt sie in der Wohnung in der Southside. I don't understand how you could not tie police brutality and gun violence. Evas männliche Altersgenossen in der Southside reagieren mit Gewalt auf zerbrochene Familienstrukturen, Übergriffe und Vorverurteilungen der Polizei. No one blamed the child soldiers. Niemand wirft Kindersoldaten vor, dass sie Gewalt ausüben, sei es in Afrika oder einem anderen Kontinent. Hier aber beschuldigt man die Jugendlichen, obwohl es die gleiche Situation ist. Sie werden dazu gebracht zu kämpfen, um zu überleben. Und dem fügen sie sich. Das ist ansteckend. OTD, only the deuce, man. Yeah, we on 72nd degree, on 72nd. That change for JoJo. For OTD, DBC, AMG, money. Like, when I was younger, like 16, 17, 18, like, really gangbanging. Als Teenager haben wir nicht geprahlt oder die Opfer respektlos behandelt. Ich habe in meiner Gang getan, was ich getan habe. Wenn aber einer erschossen wurde, haben wir ihn nicht gedemütigt. Like, say you smoking on them and, you know what I'm saying, rest in piss. Gier nach Ruhm und ein wenig Aufmerksamkeit treibt sie dazu, ihr Morden zu veröffentlichen, ihre Gewalt mit der Social-Media-Welt für Likes und Shares zu teilen, Statuspunkte zu machen in einem Spiel, das keine Gewinner kennt und immer das gleiche Ende findet. AGs Nachbarschaft ist davon vergiftet. You know, the world just liking it, so they gonna put more and more of it out. You know what I'm saying? Get that, yeah! Get his ass, bro! Get his ass! Hey! You know, just cause a lot of this stuff to non-stop, because once you kill him, you know what I'm saying, then... Du erschießt einen Typen, daraufhin rächen seine Kumpel ihn, töten drei von deinen Leuten. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, und so werden noch drei Menschen erschossen. His guys don't feel right about it. Now, three of y'all get killed. Wirklich weh tut es nur den Müttern und den Kindern. Väter gibt es hier keine. You know, because their fathers ain't here. You know what I'm saying? These streets, I can care less about these streets. You know, these streets ain't brung nothing but pain to me and my family. Mir ist das Viertel völlig egal. Diese Straßen haben mir und meiner Familie nur Leid zugefügt. We thank you for this preacher. In Jesus' name we pray. In his holy name we pray. In the matchless name of Jesus Christ we pray. And the people of God say amen. Amen. Say amen. Amen. Come on now, say it like you really, really mean it. Amen, amen, amen and amen. Racism is in the DNA of America. Rassismus fließt täglich im Blut dieses Landes. Weiße Rassisten haben sich in Amerika leider immer schon zu Hause gefühlt. Von der Gründung des Landes bis zur Wahl Donald Trumps zum Präsidenten, der ihnen im Wahlkampf wie bei der Wahl mit Wohlwollen und einem Lächeln begegnet ist. Father Mikes Predigten und Gottesdienste werden online ausgestrahlt, mit Tausenden von Zuschauern. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump als Präsident folgen dem Priester immer mehr Menschen. Hassen ihn immer mehr Menschen. As you're moving to Luke 15, Dr. Luke, the physician, two brief comments about the stuff that's going on in our world. Zwischen Fürbitten und Lukas Evangelium antwortet Father Mike dem US-Präsidenten auf Augenhöhe. Der eine hat seine Tweets, der andere seine Online-Predigt. Gefasst reagiert Father Mike auf den Vorschlag von Donald Trump, die Polizei solle mit Verdächtigen und Verhafteten ruhig härter umgehen und Gewalt anwenden. First of all, Mr. President, I realize you don't know law. Herr Präsident, Sie and kennen die Gesetze nicht und haben wahrscheinlich nie den Verfassungstext gelesen. Menschen, die in diesem Land in verhaftet country, werden, sind unschuldig, so lange bis ihre Schuld bewiesen ist. We have a court system here. Wir haben ein Rechtssystem. Wir haben Gerichte. You don't have permission to rough up, beat up or scuff up anybody. Deswegen haben Polizisten nicht die Erlaubnis, irgendjemanden aufzumischen oder zu verprügeln. Dass dieser Vorschlag vom höchsten Amt des Landes kommt, ist eine Schande. Trump hat die Waffengewalt in der Southside als Sinnbild für die Verwahrlosung der Großstädte ausgemacht. Die Stadt einige Male mit der Situation in Afghanistan gleichgesetzt. Er, Trump, kenne persönlich ein paar Polizisten, die Chicago über Nacht säubern könnten. Wenn es sein muss, schicke er die Armee in die Stadt. He also makes a fool of himself when he says that he knows a couple of cops that could clean up Chicago overnight. Hören Sie auf, so ignorant zu sein und sich lächerlich zu machen, Herr Präsident. Stop showing your ignorance. The most dangerous person in the world is a person who thinks that they got all the answers. Once you think that, you're stupid. And you should resign from whatever leadership you have. Der gefährlichste Mensch ist einer, der glaubt, alle Antworten zu kennen. Wer danach handelt, ist dumm. So jemand kann kein Vorbild sein oder ein politisches Amt bekleiden und sollte zurücktreten. He didn't threaten to bring in jobs, businesses, housing, good schools. He threatened to bring in military to suppress people. Er droht nicht damit, Jobs oder Unternehmen hierher zu bringen, Wohnungen zu bauen oder Schulen zu eröffnen. Er droht damit, die Armee nach Chicago zu schicken. And says this from a Trump Tower of wealth and privilege and entitlement. Never come into Chicago to talk about it. Never come into Chicago to ask what needs to be done. Er will Soldaten entsenden, um Menschen zu unterdrücken. Und er droht damit von seinem hohen Turm aus, Trump Tower, einem Ort erbaut durch vererbten Wohlstand, Macht und weißen Vorrangstellungen. Er ist nicht nach Chicago gekommen, um darüber zu sprechen, oder hat sich angehört, was wir hier benötigen, um Frieden zu schaffen. From his ivory tower arrogance and entitlement position speaks the only thing he knows: military, power, dictatorship. Am I surprised? Not a bit. But we gotta fight. Von seiner abgeschotteten Elitenposition aus spricht er nur über Dinge, die er kennt: Militär, Stärke, Diktatur. Bin ich überrascht? Nein, wir müssen ihn bekämpfen. Call for a state of emergency! In Chicago! Now! How many lives will have to die before we get help? We need jobs! I like to think it's a righteous indignation. Sometimes maybe it's just anger about injustice. Ich bilde mir ein, dass meine Empörung gerechtfertigt ist. Aber manchmal ist es einfach bloße Wut über Ungerechtigkeiten. Southside Matters. Ein weißer Priester zwischen Ganggewalt und Waffenlobby. Ein Feature von Christian Lerch. Mit Father Michael Fletcher, Wolfgang Michael, Alonso Lee, Florian Lukas, Eva Lewis, Nina Weniger, Staatsanwältin Anita Alvarez, Mareike Hein. Erzählt von Valerie Ceplanova. Technische Realisation Christian Bader. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Christian Lerch. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.